Kapitel 13. Schriftliche Dokumentation. Arztbriefe. Übung 13.2. Hörverständnis. Beispielarztbrief für Eva Schneider. Sehr geehrte Frau Dr. Huth, wir berichten nachfolgend über unsere gemeinsame Patientin, Frau Eva Schneider, geboren am 23.05.1980, wohnhaft Zossener Straße 5, 10977 Berlin, die sich vom 11.08.2008 bis zum 15.08.2008 in unserer stationären Behandlung befand. Diagnosen: Phlebothrombose der Vena poplitea rechts, Adipositas, Nikotinabusus, Zustand nach Appendektomie im April 1998. Anamnese: Frau Schneider berichtet über seit dem Vorabend bestehende starke Schmerzen im rechten Unterschenkel sowie über eine Schwellung und Rötung der betroffenen unteren Extremität. Die Patientin gibt an, dass die Schmerzen langsam aufgetreten seien. Im Verlauf der Nacht sei trotz kühlender Wadenwickel eine Verschlechterung der Beschwerden eingetreten. Die Patientin wurde unter dem Verdacht auf eine akute Phlebothrombose des rechten Unterschenkels zur weiteren Diagnostik und Therapie stationär aufgenommen. Vorerkrankungen: saisonale allergische Rhinorrhoe auf Gräserpollen. Vegetative Anamnese: kein Fieber, kein Nachtschweiß. Gewichtsverhalten konstant. Schlaf und Appetit gut. Miktion und Defekation unauffällig. Ungestörte Sexualfunktion. Regelmäßige, normal starke Menses. Gravidität unwahrscheinlich bei regelmäßiger Einnahme des oralen Kontrazeptivums Valette. Nikotinabusus, ca. 0,5 Schachteln pro Tag, ca. 5 Pack-Years. Alkoholkonsum oder Drogenkonsum wird verneint. Familienanamnese: Vater, Hypertonie. Mutter, Diabetes mellitus Typ 2, mehrfache Thrombosen der unteren Extremität. Sozialanamnese: stehende Tätigkeit als Verkäuferin, unverheiratet, keine Kinder, lebt allein. Internistischer Untersuchungsbefund bei Aufnahme: Patientin in gutem Allgemeinzustand und adipösem Ernährungszustand. Größe 165 cm, Gewicht 78,9 kg. Haut warm und trocken, guter Turgor. Keine vergrößerten Lymphknoten, nuchal, zerzikal, axillär, inguinal palpabel. Schilddrüse nicht vergrößert palpabel, schluckverschieblich. Mund und Rachen frei, nicht gerötet. Abdomen: Bauchdecke weich, zwei kleine Operationsnarben im rechten und linken unteren Quadranten. Kein Druckschmerz, keine pathologischen Resistenzen palpabel. Leber und Milz nicht vergrößert tastbar. Nierenlager ohne Klopfschmerz, regelrechte Darmgeräusche über allen Quadranten auskultierbar. Chor: regelmäßige Herzaktion, Töne mittellaut und rein, keine pathologischen Geräusche auskultierbar. Pulmo: sonorer Klopfschall, beidseitig gute Atemverschieblichkeit, vesikuläres Atemgeräusch, keine Nebengeräusche auskultierbar. Extremität: deutliche Schwellung des rechten Unterschenkels, nicht wegdrückbar, mit Rötung. Leichtgradiger Levida-Verfärbung und Überwärmung. Meyer- und Hohmannszeichen rechts positiv, Peyer-Zeichen negativ. Weiterführende Untersuchungsbefunde: farbkodierte Duplex-Sonographie vom 11.08.2008. Zusammenfassend ergab sich bei erweitertem Lumen der rechten Vena poplitea, fehlender Komprimierbarkeit und fehlendem farbkodiertem Binnenecho der Befund einer Phlebothrombose der rechten Vena poplitea. Laborwerte vom 11.08.2008, Zusammenfassung: Gerinnungsparameter INR 1,1, Prothrombinzeit 22 Sekunden, Thrombinzeit 16 Sekunden, Beta-HCG negativ, Didimere 1,2 Milligramm pro Deziliter. Screening nach den prokoagulatorischen Faktoren, Faktor 2 Mutation, APC-Resistenz, Antithrombin 3, Phospholipid-Antikörper, Protein C und S, Homozystein negativ. Zusammenfassende Beurteilung: die stationäre Aufnahme von Frau Schneider erfolgte aufgrund von seit dem 10.08.2008 aufgetretenen und zunehmenden Schmerzen im rechten Unterschenkel und zusätzlich bestehender Schwellung, Rötung. Klinisch ergab sich der dringende Verdacht auf das Vorliegen einer Phlebothrombose der rechten unteren Beinvenen. Es fanden sich keine Hinweise für die differenzialdiagnostisch in Betracht kommende Thrombophlebitis, für ein Erysipel oder ein Lymphödem. Bei erhöhten D-Dimeren und in der farbkodierten Duplex-Sonographie nachgewiesenem erweitertem Lumen der rechten Vena popliteae bei gleichzeitig fehlender Komprimierbarkeit sowie fehlendem Binnenecho konnte eine Phlebothrombose der rechten Vena popliteae nachgewiesen werden. In der erweiterten Gerinnungsdiagnostik ergab sich kein Hinweis auf das Vorliegen hyperkoagulatorischer Faktoren. Nach Ausschluss einer Gravidität begannen wir mit einer Antikoagulationstherapie mit dem niedermolekularen Heparin, Enoxaparin und Marcumar. Nach Erreichen der Ziel-INR von 2,5 sistierten wir die Heparingabe. Wir empfehlen die Fortführung der Marcumar-Therapie für mindestens 6 Monate. Wir besprachen mit der Patientin die Durchführung präventiver Maßnahmen. Gewichtsreduktion, Rauchentwöhnung, Absetzen des Kontrazeptivums. Medikation bei Entlassung, Marcumar nach Wert. Wir danken für die ambulante Weiterbetreuung der Patientin, stehen für Rückfragen jederzeit gerne zur Verfügung und verbleiben mit freundlichen, kollegialen Grüßen. Sie hörten Deutsch für Ärztinnen und Ärzte. Kommunikation in Klinik und Praxis.